Und die Isabel, weil die halt im Arm zusammen ist, war nur Tüte drin. Mhm. Das sind ja alle Sachen. Wer war bei der Aufnahme dabei, die Endsichtung, wo drei Frauen da waren, war Zauberfinster. Mhm. Das sind schon so Sachen, wie du sagst, aber ja, das Ding, dass es dort so zusammenhält, die bin ich noch gar nicht drin, aber das ist sicher halt ein großer Aspekt. Ich meine, ich würde sagen, das grundsätzliche Problem, warum es da keine Weiterentwicklung in dem Sinn gibt, so neue Energie und neue Leute und so, ist, es gibt keinen Sauerrasen mehr, Punkt. In dem Moment, wo der Sauerrasen weg war, in dem Moment, dann ist es der Elefantentreffen. Das ist für mich so, wenn der Albern nennt die Wald- und Wiesen-Cowboy ist, ne? Ja. Ist ein Euphemismus, ist ein schönes Wort dafür, ne? Aber in Wirklichkeit feiern wir jedes Jahr das Zusammentreffen von Leuten, die sich aus der Zeit kennen, die für mich ist das Jahr, die nicht mehr existieren. Und warte, ich denke mir halt auch, wie soll die Szene sich weiterentwickeln, die gar keinen Boden hat, den sich verbinden. Der einzige Boden, auf dem unsere Szene sich bewegt, das ist dieses jährliche Treffen. Mhm. Das ist so, als ob er immer im Jahr des Sauerrasen stattfindet. Ich weiß gar nicht, ja. Wobei ich halt für mich der Boden... Für mich reicht halt in dem Sinne die Band, mit denen ich Musik mache. Ja, aber es gibt ja halt auch noch die andere. Ich denke halt, Müller-Franz fühlt sich schon total allein. Und ich glaube es auch darum, aber ich denke auch... Ja, der Alban ja halt auch genauso, aber es ist richtig, der Bottom ist irgendwo weg. Das stimmt. Wobei ich auch nicht will, sagen wir mal, spinnen wir mal weiter, der Sauerrase könnten wir nochmal hingehen. Ja. Ob die Leine. Ich meine, wir würden nicht mehr hingehen. Ja. Ich meine, das, was nicht passiert ist, ist, muss ich überlegen, an einem ganz bestimmten Punkt ist die Schnur abgeschnitten. Bis zu diesem Punkt sind auf dem Sauerrasen permanent neue Leute erschienen. Permanent. Und wenn der noch länger existiert hätte, würde die Szene halt wahrscheinlich auch, da wären ganz andere Leute drin, Leute, die wir noch gar nicht kennen. Aber es gibt doch gar keinen, was weiß ich von den Jungen, was die machen in Kupfer. Ja. Gar nichts. Also das letzte, die letzte Information, die schon, die ist auch schon anderthalb Jahre oder zwei her, ist, dass wir in Püttingen, da wo früher die Eisenbahnbrücke war, immer gesitzt haben auf der Bank und haben ihre Tüten durchgezogen. Und die waren Polizeipräsidium und was immer. Aber so ein, wo treffen die sich? Was machen die zusammen? Die machen nicht mehr das, was wir so machen. Wir haben überhaupt gar keine Chance gehabt, das irgendwie weiterzufahren, weil der Platz weg war. Und dass da immer im Jahr Leute kommen und das Festival mitmachen, die fühlen sich nicht zugehörig zu der Szene, die uns entfischt. Ja. Zugehörig zu der Szene fühlt sich von mir aus der Hinterwald-Erzband-Fanclub oder was? Ja. Das ist vielleicht mal das Ende Reservoir, aus dem ein paar Leute irgendwie rekrutiert werden können. Also das sind für mich, das ist jetzt ein total abstrakte Gedanken von jemandem, der vollkommen außerhalb sitzt. Das ist aber genau auch besser, wenn wie von jemandem, der drin ist. Ah ja, ne, wir leben halt davon, was man mir erzählt, ne? Wie ich die einzelnen Leute selbst wahrnehme, wenn ich sie treffe. Ich war letztes Jahr im Sommer noch kurz beim Bernd der Herren vorstellen. Jetzt haben wir die Platten gehört, haben wir gesprochen so und aber das war irgendwie eine Ausnahmeerscheinung. Klar, die Leute, die mich heute intensiv zu tun haben, das sind ganz wenig. Stefan Helden, ich bin auch mit Stefan Helden gegangen. Ja. Oder mit dem Adams, wo bei der Adams war hier in Trier geworden. Ne? Aber so nicht dann mit dem Alban habe ich mal jetzt vor kurzem was zu tun gehabt oder dass ich den noch kurz besuchen war, aber ja, ich erzähle mir dann nicht, sondern wie sieht das aus, wir hätten den besuchen gesprochen, ich würde das machen, weil das sein. Dann können sie ja nichts. Ja, ich bin klar, Rico und Alban erzählen, ja, wir machen Musik, wir treffen die Leute, dann, ja schon. Und das lebt noch, das ist okay, oder da gibt es den Knies, ne? Ja. Aber das ist dann für mich das Einzige, woraus das noch besteht. Und die Tatsache, dass es offensichtlich im Sommer immer wieder ein Festival gibt, ne? ich mir dann zum Beispiel von Stefan immer erzählen gelassen habe,